herzlich willkommen zu der Podcast-Sendung des Dialekten. Podcast in der Abstrakte. Zuhörer der Biografie mit und von Christoph Avignon. Online. Hallo liebe Leute, hallo ihr Bösen, hallo ihr die anderen, hallo die Welt, hallo liebe Tante Schüsselchen, hallo. Ich habe mich dazu entschieden, jetzt nichts mehr großartig an diesem Podcast herumzubasteln, denn ich habe keine Lust, die ganzen Pausen rauszuschneiden, ich habe keine Lust, die ganzen Fehler rauszuschneiden, ich habe keine Lust, jede Sendung 15 Mal aufzunehmen, weil mein Deutsch halt eben nicht so deutsch klingt, wie es klingen soll, oder ich grammatikalische Fehler habe. Tut mir leid, oder aber es ist mir auch scheißegal. Ich will heute über YouTube reden, denn ich hab hier ein Cent-Stück. Und ich sitze vor meinem Rechner, vor meinem uralten PC, der aus irgendeinem Grund mein Internet empfangen kann, also beziehungsweise ins Internet gehen kann, was von meinen neumodischen Computern man nicht behaupten kann. Egal. Also ich habe ein 1-Cent-Stück und ich habe hier YouTube vor mir und ich habe die ganzen Rechtlinien und Rechtsbestimmungssachen und was weiß ich was von YouTube gelesen. Und da dürfte man eigentlich gar nichts. Ich meine, Leute, liest euch das mal durch. Rein theoretisch seid ihr alle kriminell. Aber da ihr es ins YouTube stellt, geht's. Auf jeden Fall dürftet ihr das meiste davon, was ihr macht, nicht machen. Ihr tut es aber trotzdem und YouTube hat super viele Anwälte, um das abzuwehren. Ich habe leider nur einen und der ist auch teuer und da kann ich mir nicht so viele Fehler erlauben. Trotzdem, ich habe letztens den Film Juno gesehen und das Lied, das Titellied, das kennt ihr alle, All I Want Is You, das geht ungefähr so. Honeybee, and if I was a tree growing tall and green, all I'd want is you to shade me and be my leaves. So, das waren 21 Sekunden, werde ich dafür verklagt. Das seht ihr dann irgendwann mal, ich hoffe es nicht. Ich habe irgendwann mal vor längerer Zeit beschlossen, diesen Podcast halt eben so zu machen, dass ich euch französische Bands vorstelle oder Bands überhaupt. Dann hat mich liebe Tante Schüsselchen darauf aufmerksam gemacht, dass ich ja keine Werbung einfach so machen darf. Sie hat leider recht. Aber das System ist eigentlich scheiße. Ich meine, Entschuldigung, liebe Leute, ich mache Werbung für euch. Ich gebe 1 Minute 30 von irgendeinem eurer Lieder, also jeweils nur eins, ich gebe nicht 2 oder 3 Lieder oder alle Lieder, um Gottes Willen. Ein einziges Lied stelle ich ins Internet, dann auf meinem Blog gebe ich Informationen zu euch, ich verlinke eure Website mit meiner. Ich gebe immer ein positives Urteil, denn ich stelle nur die Bands vor, die ich sehr gut finde und die ich möchte, dass ihr sie auch vielleicht gut findet, vielleicht sogar deren Alben kauft und was weiß ich was. Und was muss ich befürchten? Ich muss befürchten, verklagt zu werden, denn das darf man ja nicht. Toll. Wieder eine Pause, um nachzudenken. Ich habe immer noch dieses 1-Cent-Stück hier und ich habe einen Brief heute bekommen. Also kein Leserbrief. Entschuldigung für dieses. Aber irgendwie habe ich vor ein paar Tagen sehr viel Eis gegessen. Und bei minus 20 Grad tut Eis dann anscheinend nicht so gut, wenn man es isst. Vielleicht sollte ich noch mal mehr Eis essen, um es auszugleichen oder keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich habe einen Brief bekommen und zwar, ich weiß nicht, ob ihr es wüsstet, ich bin politisch nicht engagiert, aber ich bin trotzdem ein Mitglied der Sozialdemokraten und ich unterstütze eigentlich nur die Sozialdemokraten. Ich gebe hin und wieder meine kleine Spende. Ich zahle meinen Beitrag als Mitglied. Ansonsten tue ich aber eigentlich gar nichts. Und was ist heute passiert? Heute habe ich von denen eine Geburtstagskarte bekommen. Morgen ist mein Geburtstag und heute habe ich ein Alles Liebe zum Geburtstag für mich von dem Direktor der Partei. Was soll ich davon halten? Habt ihr eine Idee? Ich finde das krass. Nun, es gibt noch ein Thema, über das ich reden möchte. Heute will ich reden. Ich habe Lust zu reden. Ich bin stinksauer. Ich werde meinen Internetprovider wechseln. Ich werde vielleicht sogar den Staat wechseln, in dem ich lebe, denn atmen tut gut. Und also ich kann euch Bosnien nur empfehlen, mal Vacations zu machen, also so 2 Wochen pur. Da sieht man, was so los ist. Aber ansonsten, hier zu leben, ich weiß nicht. Vielleicht ist es schön, teilweise ist es schön, manchmal ja, manchmal nein. Wie halt eben überall. Aber heute ist es nicht schön. Heute geht mir alles auf die Nerven. Gut, ich will nicht großartig drüber nachdenken. Das zweite Thema, über das ich reden wollte, warum Bosnien mir auch auf die Nerven geht, ist meine kleine Cousine. Und zwar, ich habe meiner kleinen Cousine geholfen, ein Bildchen zu malen. Also, ihr kennt das, Kunstunterricht und der Lehrer verlangt halt eben Sachen, die die Mutter und die Kleine nicht hinkriegen. Da wird gleich der, wow, scheiß Computer, Entschuldigung, das habt ihr jetzt mal gerade schön gehört, das war laut, das war mein Antivirus. Ich werde angegriffen, ich habe keinen Antivirus auf diesem Computer, aber der ist so alt. Das ist mir eigentlich egal, wenn der kaputt geht. Ich hoffe nur, ich kriege die Sendung noch online, bevor da was passiert. Also, Cousine und Kunstunterricht. Was ist passiert? Irgendwann während des Zweiten Weltkriegs gab es in Kroatien, also damals das ehemalige Jugoslawien, also wir waren mal ein Land hier, da gab es sowas wie ein kroatisches Auschwitz. Und nun will die Lehrerin, dass die Kinder das malen. Na, klingelt's bei euch? Also meine kleine Cousine hat 11 Jahre und die soll sowas wie Auschwitz malen. Gut, als ihre Mutter mir das gesagt hat, ging ich ins Internet und ich habe die ganzen Denkmäler gefunden. Ich fand die Denkmäler gar nicht mal so schlecht und ich dachte mir, naja, die Kinder lernen ja vielleicht was dazu. Und ich habe angefangen, Skizzen zu machen für die Denkmäler. Dann kam aber die Cousine mit der Mutter und mit ihrer Zeichnung, die zurückgewiesen wurde von der Lehrerin. Und auf dieser Zeichnung war ein Camp zu sehen, waren kniende Menschen zu sehen, waren Menschen zu sehen, die gerade vor einer Mauer stehen und erschossen werden sollten, also Hinrichtungen, Soldaten. Nur waren die Menschen viel zu schön angezogen und das Bild war bunt. Ich meine, es geht ja hier auch um ein 11-jähriges Mädchen. Liebe Leute, 11-jähriges Mädchen benutzt doch keine Graufarben. Also ich weiß nicht, wie es euch ergeht, wenn ihr das jetzt hört, aber ich habe als erstes, was ich gedacht habe, als ich mal irgendwann mal 11 Jahre alt war und in Deutschland zur Schule ging, und da sage ich mir nur, liebes Deutschland, ihr seid uns sowas von voraus, hätte ich sterbende Menschen gezeichnet in Graufarben, dann hätte mein Lehrer diese Zeichnung nicht zurückgewiesen oder nicht gesagt, bravo, so soll die Auschwitz auch sein. Also erstmal, die hätten uns überhaupt sowas nicht malen lassen, aber wenn, dann in fröhlichen Farben oder was man daraus halt eben lernen sollte, dass man das nicht mehr machen soll. Und hätte ich sowas gemacht, dann hätte der Lehrer höchstwahrscheinlich den Schulpsychologen gerufen. Nein, hier war die Zeichnung viel zu bunt. Dann hat die Lehrerin eine Skizze gemacht. Und auf dieser Skizze waren hängende Menschen zu sehen, sterbende Menschen, tote Menschen, eine Grube voller Menschen, Menschen, die erschossen werden sollen und Menschen, die erhängt wurden. Liebe und böse Leute da draußen, In was für einer verkackten Welt leben wir denn hier eigentlich, wenn 11-jährige Menschen dazu aufgefordert werden, für irgendwas in der Schule sowas zu malen? Also ich bitte euch, von den ganzen neumodischen Künstlern, die tote Menschen ausstellen, Menschen essen und das als Kunst verbreiten und sowas, will ich gar nicht mal reden. Ich bin stinksauer, darum will ich nicht so viel reden. Auf jeden Fall, das war jetzt vielleicht die längste Folge, die ich jemals gemacht habe. Ich bin, wie gesagt, sauer. Ich werde aber trotzdem eine Band jetzt vorstellen, also einen Künstler. Und zwar, ihr habt ihn alle schon gehört. Jeder, der diese Sendung mindestens einmal gehört hat, hat ihn gehört, denn es geht um den Menschen, der mein Intro gemacht hat. Er heißt Mahir Bayric. Und das hier ist seine alte Band. Sie heißt Die Bosnische Post. Und das Lied habe ich ausgesucht, weil ich es gut finde. Leider, leider die unter euch, die Bosnisch nicht verstehen, Serbisch, Kroatisch oder irgendeine Variation davon, werden das Lied nicht verstehen können. Also vielleicht schreibe ich mal in meinem Blog, worum es geht. Also rubenvagabund.blogspot.com. Und ich verbleibe hier aus dem sehr, sehr arschkalten Sarajevo. Es ist ungefähr minus 20 Grad. Leider, oder zum Glück nicht in meinem Zimmer. Auf jeden Fall, ich verbleibe mit einem Servus an euch alle und schreibt mir nicht zu dieser Sendung, denn ich habe keine Lust, E-Mails zu beantworten. Ich habe nicht so viele Zuhörer, ich will aber trotzdem keine E-Mails zurzeit beantworten. Ihr könnt mir schreiben, aber erwartet keine Antwort oder irgendeine Reaktion. Ich bedanke mich ganz herzlich für all die Leute da draußen, die zuhören. Und ich habe noch eine ganz kurze Frage an Tante Schüsselchen, falls du zuhörst. Liebes Tantchen, Hilfe. Und zwar, kennst du irgendeine Seite, wo man Musik von verschiedenen Künstlern nehmen darf und es in seinem Podcast mit einbauen darf? Ich glaube, da gibt es viele. Ich komme aber mit dem ganzen Internetkram zurzeit gar nicht zurecht, insbesondere da ich kaum Internetverbindung habe. Und wenn ich mal welche habe, dann ist es so kurz, dass ich kaum was finde. Also, liebes Tantchen, bitte, bitte, bitte, bitte, bitte, bitte, bitte, falls du irgendeine Seite kennst, wenn es auch nur eine einzige ist, schick mir mal den Link. Ich verbleibe mit deinem Dankeschön im Voraus. Alles Liebe an dich, deinen Kater, Arztfreund und an deinem Fuß, den es hoffentlich besser geht. Und ganz liebe Grüße auch an Uli von Haus 8, euer Ruben Vagabund. Pogledaj u nebo i reci mi što vidiš, ne treba da se stidiš, što umiješ da voliš. Pogledaj u nebo i da li mene vidiš i nemoj da se stidiš, jer ja ću otići ka obuća. Hajde stepaj nešto na brzinu, da ne propušta vodu. Da budem u svom filmu i nestanem u mraku u svom snu. Jer ja ću otići kao obuća. Hajde stepaj nešto na.